Was gebietet uns das siebente Gebot? Das siebente Gebot gebietet uns, fremdes Gut zu achten. Jedem seine Sache zu lassen, im weitesten Sinn. Suni qui que sum, jedem das Seinige. Grundsatz der Gerechtigkeit. Den Arbeitern den gerechten Lohn zu zahlen, ja, seiner für seine Arbeit gerecht entlohnt wird, was ja heute nicht mehr der Fall ist, allgemein im heutigen Steuer- und Sozialsystem sehr viel Geld vorenthalten wird, einbehalten wird für Sozialleistungen und für eine wenigstens theoretische Pension. Ich sage, die Sachen können alle ihren Sinn haben, also wie Versicherung und so weiter, aber nur im kleinen Maßstab, im großen Maßstab dient es nur dazu, gewisse Personen zu bereichern, die eben dann das Geld umleiten und ihre eigene Tasche fallen lassen. Requiescat in the pocket, wie er immer gesagt hat. Requiescat in Patze, requiescat in the pocket. Ja, leider Gottes. Arbeiter einen gerechten Lohn zahlen muss man, jemanden entsprechend gerecht eben entlohnen für die Leistung, die er erbringt. Und in allem, was fremdes Eigentum betrifft, Gerechtigkeit walten zu lassen. Ja. Dass es gewissen Ausgleich gibt, gewissen Gegenwert für das, was der eine für den anderen tut. Wenn es um Verträge geht, also wenn es für seine Arbeit, für seinen Lohn tut. Jetzt sollte ja auch keiner was fürs Beichten. Das Kommunionsspenden noch weniger. Aber allgemein muss eben wieder zu beitragen, irgendwie zum Unterhalt der Kirche, beziehungsweise der Diener des Altares. Alles seine Ordnung haben.